Mich persönlich haben das Land und die Kultur sehr geprägt, da ich dort geboren und 7 Jahre aufgewachsen bin. Archäologische Fundstätten gehörten sozusagen zum Wochenend- und Ferienprogramm und so waren Tempel, Pyramiden und Ruinen die Spielplätze meiner Kindheit. Kein Wunder also, dass ich mich zu den Lehren dieser Hochkultur stark hingezogen fühle. Aber abgesehen von meiner persönlichen Beziehung zu Ägypten, machte es bei mir sehr schnell Klick, als ich die Sprache der Szene im Kontext dieser Überlieferung betrachtete. Fassen wir zusammen. Die altägyptische Sprache der Götter war eine Kommunikationsmöglichkeit mit dem Kosmos, in Klammern, zu dem der Mensch auch gehört, Klammer zu, die im Menschen selbst durch das Entzünden des göttlichen Funken wahrgenommen und als Quelle der Wahrheit, Strich Weisheit, galt. Die Sprache der Szene, wie ich sie im weiteren Verlauf des Buches genauer erklären werde, ist eine Kommunikationsmöglichkeit mit unserem inneren Kosmos, die in uns selbst entsteht und wahrgenommen wird. Denn die Szene sind ein Kosmos für sich und stellen nach dem spirituellen Prinzip im Großen wie im Kleinen einen riesen Wissens- und Bewusstseinsspeicher dar. Diesen zu entschlüsseln eröffnet wiederum ein Universum an Weisheit und Möglichkeiten der Therapie. Betrachten wir die Geschichte der Medizin auch in unserem Kulturkreis, dann wird offensichtlich, dass sich der altägyptische Ansatz auch dort wiederfinden lässt. Hippokrates von Kos integrierte das Wissen des Kosmos und der Sterne ebenfalls in seine medizinische Tätigkeit. In der Apologie des Hippokrates ist zu lesen, dass er